Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Top 5. Wir haben es ja schon gehört, in dem Kinofilm Die Erscheinung des Franzosen Xavier Giannoli geht es um ein Marienwunder. Überhaupt ist das Kino immer noch der beste Ort, um regelmäßig Wunder zu erleben. Und Hartwig Tegeler hat sich für seine Top-5-Kolumne die Filmgeschichte zur Brust genommen und absolut nach Filmwundern durchforstet. Lust auf einen Film? Diesmal vorweg, es muss nicht immer gleich der brennende Dornbusch sein. Hier bin ich. Wunder gehen mitunter im Kino auch eine Nummer kleiner, aber nicht weniger folgenreich. Wenn beispielsweise Platz 5, The Purple Rose of Cairo von Woody Allen, 1985. Wenn beispielsweise im New Jersey der 1930er Jahre Cecilia Eskapismus pur betreibt, indem sie vor der Tristesse ihres Ehelebens und der großen Depression, unter der das Land leidet, ins Kino flüchtet. Mein Gott, Sie müssen den Film wirklich lieben. Doch eines Tages tritt ihr Held, der Abenteurer Tom Baxter, aus der Leinwand heraus. Ich muss mit Ihnen sprechen. Und steht nun leibhaftig vor der Kellnerin im Kinoraum. Ein Wunder, das nicht ohne Folgen bleibt, nicht nur im Film. Die Mitspieler mosern. Moment mal, wenn Sie sich für Tom entscheiden, können wir nicht weiterspielen. Dann sitzen wir für immer hier fest. Dass Tom und Cecilia die Realitätsebenen bald frei wechseln können, ist zwar wundervoll, aber am Ende steht Cecilia, gespielt von Mia Farrow, vor den Scherben ihrer Existenz. Das tut uns schon leid. Aber mehr noch sind wir fasziniert von der betörenden Reise, auf die uns Woody Allen genommen hat, zwischen Schein und Sein, Irrealität und der Illusion hier an unserem Lieblingswunderort Kino. Platz 4. Die Jungfrauenquelle von Ingmar Bergmann, 1960. Mittelalter. Nachdem die Tochter des Bauern auf dem Weg ins Dorf vergewaltigt und ermordet wurde von drei Hirten, bringt ihr Vater die um. Zwei Szenen von ungeheurer Brutalität in diesem magischen Kosmos der Bergmannschen Schwarz-Weiß-Bilder. Dann da im Wald, wo die junge Frau dem Verbrechen zum Opfer fiel, wendet sich der Bauer, Max von Sydow, verzweifelt an Gott und bittet um Vergebung und verspricht, hier eine Kirche aus Stein zu errichten. Und aus dem Boden entspringt nun eine Quelle und mit ihrem Wasser waschen die Überlebenden in die Jungfrauenquelle Karins Leichnam. Bergmann, wie er später meinte, glaubte nicht an das Wunder einer Heilung des Menschen. Alter Agnostiker. Ich bin oft wütend, warum gerade ich diese Krankheit bekommen habe. Platz 3. Lourdes von Jessica Hausner, 2009. Warum ich? Christine, die an multipler Sklerose leidet, fährt mit ihrer Betreuerin zum Wallfahrtsort Lourdes. Und später in der Grotte habe ich mit der Hand den Stein berührt. Vorher konnte ich nicht mehr meine Finger bewegen. Ob das Wunder für Christine tatsächlich geschah, ist nicht wirklich ausgemacht. Denn die Krankheit kommt in Schüben. Die Grenze zwischen Wunsch, Hoffnung, Schein und Realität, sie ist also eine fließende. Auch wenn die anderen Lourdes-Besucher klarere Antworten haben wollen. Wir fragen uns, warum ist jetzt gerade sie geheilt worden? Gott ist frei. Seine Entscheidungen bleiben ein Mysterium für uns, die wir mal alles begreifen wollen. Dass das Wunder in Jessica Hausners Film möglicherweise darin liegt, dass Christine für einen Moment ihr Leben genießen kann, wunderschön. Denkt mal drüber nach. Die Eiskappen werden schmelzen, das Wasser wird steigen. Platz 2. Beasts of the Southern Wild von Ben Seidlin, 2012. Und alles südlich des Damms geht unter. Doch Hush Puppy, die mit ihrem kranken Vater in den Sumpfgebieten von Louisiana wohnt, wird nicht nur Sturm- und Wasserfluten überleben, sondern auch den Auerochsenmonstern die Stirn bieten, diesen mythischen Wesen, die im Eis der Pole eingefroren waren und nun zu Hush Puppy kommen. Doch als die gigantischen Tiere das sechsjährige Mädchen treffen, knien sie vor ihr nieder. Du bist doch mein Freund. Ich muss mich jetzt um meine kümmern. Diese Heldin, die ihre Mutter verloren hat und auch am Ende ihren Vater verliert, hat alles Recht, der Welt Fluten und Monster zu überleben. Das ist wundervoll zu sehen. Manchmal, ob Louisiana oder gleich in Mailand, können wir eben als Erlösung vor der Realität nicht ohne Wunder im Kino auskommen. Platz 1. Das Wunder von Mailand von Vittorio De Sica, 1951. Vielleicht ist ja das Wunder neben dem, das im Film zu sehen ist, am Ende, wenn ihr Viertel doch abgerissen und die Ölförderanlage gebaut wird, wenn dann Toto und die anderen Slum-Bewohner der irdischen Tristesse entfliehen, reitend auf ihren Besen emporsteigen in den Himmel von Mailand. Vielleicht ist es ja das Wunder, dass magischer Realismus und Sozialkritik, die Vittorio De Sica 1951 meisterhaft zusammenbindet, wenn er von dem fundamentalen und nicht überwundenen Widerspruch von Arm und Reich erzählt. Nein, nicht vielleicht. Das Wunder ist, dass dieser Film mit seinem Thema heute in diesen Tagen gerade so unfassbar aktuell wirkt. So ist das bei Meisterwerken. Die schönsten Filmwunder, herausgesucht von Hartwig Tegeler in seiner Top-5-Kolumne, die Sie nachlesen und nachhören können auf deutschlandfunkkultur.de/vollbild.